Teile des Gebietes kontaminiert. Bleiben Sie zu Hause und halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Ich wiederhole, verlassen Sie nicht die Gebäude. Augenzeugenberichten zufolge gibt es vermehrte Zwischenfälle. Das Ende ist nah. Bereuet eure Sünden. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Wir haben das unter Kontrolle. Das Gebiet wird weiträumig evakuiert. Experten sprechen von einer Mortalität von bis zu 98%. Das ist viel höher als bisher angenommen. Im Oktober. Plötzlich, da waren diese Dinger da. Wie aus dem Nichts. Wird alles enden. Dies ist keine Bitte. Verlassen Sie umgehend die Stadt und ziehen Sie sich in die Berge zurück. Sektor 23 ist vollständig evakuiert. Weitere Meteoriteneinschläge werden erwartet. Die Küstenregionen sind besonders gefährdet. Die Geschichtenkapsel veranstaltet den Themenmonat Weltuntergang. Mama, wir sind auf dem Weg aus der Stadt raus. Wir versuchen, aus der Stadt zu kommen. Hörst du das, Mama? Geschichten, Gedichte und Hörspiele zu den größten Katastrophen aller Zeiten. Die Lichter. Seht ihr die Lichter am Himmel? Meine Damen und Herren, es ist kaum vorstellbar, aber Südamerika hat aufgehört zu existieren. Es ist alles weg! Alles! Wir hatten nie eine Chance. Du kannst dabei sein. Mit deinen Ideen, mit deinem Podcast, mit deinen Geschichten. Es hat sich ausgebreitet. Es ist überall. Selbst Atomsprengköpfe können ihnen nichts anhaben. Papa, wo sind die Menschen hingegangen? Ich weiß es nicht, Kleines. Ich weiß es nicht. Weitere Informationen zu dieser Aktion findest du auf geschichtenkapsel.de. Weltuntergang. Sei dabei. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Sendung mit dem Nerd. Ja, nach der dann doch etwas länger ausgefallenen Sommerpause. Das hat vor allem den Grund, dass ich in den letzten paar Wochen umgezogen bin. Das ist jetzt so vor ungefähr 4 Wochen tatsächlich passiert. Das hatte ich ja auch angekündigt. Und das Ergebnis ist eben, dass es eine kleine Pause gegeben hat. Und die war ja auch bekannt. Und jetzt ist es so Anfang September und es geht jetzt so alles gemächlich ein bisschen wieder los. Und ich erzähle dann am Ende der Sendung in der allseits beliebten Nerd-Nerd-Nerd-Programmvorschau nochmal genauer darüber, wie es hier in den nächsten Wochen weitergehen wird. Ihr habt ja wahrscheinlich, und solltet ihr sie nicht gehört haben, empfehle ich sie euch nochmal, die letzte Nerd-Nerd-Nerd-Sendung gehört, die ja so ein bisschen außer der Reihe gelaufen ist, nämlich die Sendung über den Film Batman und Harley Quinn. Der ist tatsächlich vor, ich glaube, ungefähr 2-3 Wochen erschienen, der Podcast, und solltet ihr den verpasst haben, empfehle ich euch den auch nochmal. Ist die 56, genau. Der kam, wie gesagt, in der Sommerpause raus und da dürft ihr gerne nochmal reinhören, wenn ihr das nicht getan habt. Ich habe heute nur eine kurze Sendung, einfach um so wieder reinzukommen ein bisschen, um euch so ein bisschen wieder abzuholen. Ich werde auch dann in der Nerd-Nerd-Nerd-Programmvorschau euch nochmal sagen, was im Einzelnen hier passieren wird. Also es ist nicht alles so gekommen, wie ich mir das vor der Sommerpause vorgestellt habe. Aber das kennt ihr von Nerd Nerd ja auch schon. Es ist ja nicht so, dass das was Neues wäre. Genau. Heute ist es ein bisschen zeichentricklastig, weil ich 2-3 Themen da ansprechen möchte. Es gibt nachher noch ein Comic-Heft in der zweiten Hälfte der Sendung, über das ich kurz sprechen möchte. Es geht los. Ich hatte ja mich so ein bisschen auch darüber beschwert in diesem DC Looney Tunes Crossover, das neulich gewesen ist, dass es irgendwie so ein Super Bugs Bunny da gibt und das doch eigentlich Schwachsinn ist, den da reinzubringen, wenn DC doch eine bereits etablierte Figur hat, mit Captain Carrot eben, oder die ja dann auch einem Superman-Hasen praktisch entspricht. Und ich war so ein bisschen in dem Irrglauben, man müsste diesen Superman Bugs Bunny immer und überall mit reinbringen, habe ich mich so ein bisschen vertan tatsächlich. Denn dieser Super Bugs Bunny in dem Superman-Kostüm, der ist fast so alt wie Superman selber. Natürlich nicht ganz so alt, der kommt aber trotzdem aus den 40er Jahren, aus einem Cartoon. Und ich find's interessant, dass es also diese, ja, so von, nicht nur von Disney, aber auch eben von Disney inspirierten Superhelden-Tiere eben gegeben hat. Also eben auch auf der Seite von Fawcett Comics eben auch Hoppy the Marvel Bunny, eben so das Häschen-Äquivalent zu Captain Marvel Shazam eben. Also meines Erachtens war Captain Carrot relativ prototypisch, natürlich eine Anlehnung an Hoppy the Marvel Bunny, natürlich auch eine direkte Analogie auf Superman. Allerdings gab es eben, wie gesagt, auch Hoppy the Marvel Bunny schon wesentlich früher und eben auch diesen Superman Bugs Bunny schon eine ganze Zeit davor. Wieder aufgegriffen worden ist dieser Superhelden Bugs Bunny auch nochmal in einer Folge der neueren Looney Tunes Zeichentrickserie, wo ich den Titel gerade vergessen habe, aber die ist auch erst ein paar Jährchen alt, wo es eben Superman Bugs Bunny gegen General Zod kämpft, und General Zod ist hier Daffy Duck in dem Fall. Das sind eigentlich auch Rollen, die Bugs Bunny schon länger hat. Also es gab damals eben auch Spielzeug mit Looney Tunes und Superhelden, und da war Daffy Duck war Batman. Also die Figur hatten wir immer im Auto liegen, und auch da war Bugs Bunny schon Superman. Und das zieht sich eben auch weiter. Also so diese Kombination dieser beiden Figuren, also die ganzen Warner Brothers Cartoons, Hanna-Barbera und DC, das waren früher ja noch drei getrennte Lager. Inzwischen ist das ja irgendwie alles eins, was ich ganz faszinierend finde. Und so auf der Seite von DC selber, also wenn man hingeht und sagt, na, vielleicht hatte Warner Brothers den Superhasen als erstes. Ich sag mal so, also DC hat dann ja immerhin mit einer eigenen Figur noch bis in die 80er Jahre gebraucht, hatte, glaube ich, Hobby the Marvel Bunny zu dem Zeitpunkt schon akquiriert. Ich weiß aber nicht, ob sie die Figur schon benutzt haben aktiv. Also es gab natürlich von Fawcett Hobby Comics, Hobby the Marvel Bunny, sondern auch normale Hobby Comics, also eben auch um diesen Hasen herum. Aber bis der wirklich zu einem Superhelden wurde, dauerte das auch noch eine ganze Zeit. Und ich meine, dass Hoppy irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er auch mal in einem Superman-Comic vorgekommen ist. Das müsste ich aber jetzt nochmal nachrecherchieren. DC geht aktuell mit diesen ganzen Superheldentieren so ein bisschen stiefmütterlich um, was ich ein bisschen ärgerlich finde. Denn man traut sich nicht so wirklich. Also Captain Carrot, der ja wenigstens noch in Multiversity eine Rolle gespielt hat und jetzt auch in Multiplicity, in der Superman-Storyline, den haben sie jetzt tatsächlich so ein bisschen aus der Kontinuität rausgeschrieben. Der hat seine Rolle als Superheld in Multiplicity tatsächlich abgeben müssen, ist eben kein Superheld mehr, sondern ein einfacher Hase, was ihm ja schon mal passiert ist. In der normalen DC-Kontinuität auf Erde 0, New Earth, Prime Earth, je nachdem, wie man das Ding nennen möchte, hat man Captain Carrot. Der war in den Threshold-Comics zu sehen, ist aber eigentlich im Grunde genommen Rocket Raccoon, also DCs Antwort auf Rocket Raccoon. Naja, die Figur mochte ich nicht wirklich. Und im Moment relativ aktuell in einem Superman-Comic, ich glaube Superman 29, innerhalb der Rebirth-Ära, ist es so, dass die Zoo-Crew was Ähnliches wie Pokémon Go ist. Was ich ganz interessant finde, weil eigentlich hatte DC sowas wie Pokémon Go schon. Das war in der Suicide Squad. Da hat Harley Quinn nämlich, ich weiß gar nicht, wie die da hießen, auch schon Pokémon Go gespielt. Also ein Äquivalent von Pokémon Go. Und auch die Pokémon gab es auch schon in den 90ern in den DC Comics. Also in Young Justice gab es auch Äquivalente zu Pokémon. Und jetzt hat man eben die Zoo Crew Go hieß das, glaube ich, sogar tatsächlich, eben auch zu seinem Handyspiel gemacht. Und dann rennt ein Kind eben durch eine verlassene Fabrikhalle, so ein Lost Place, und er sagt dann irgendwie auch, ja, was ist denn das hier für ein Tier, was ist das hier für ein Signal, da muss ja eine von den neuen Figuren das sein, die ja mit dem Zoo 52 Reboot hier mit reingekommen ist, ist schon ein bisschen Meta der Humor, aber man sieht so, man ist sich dessen bewusst, dass diese Zoo-Crew noch in irgendeiner Art und Weise existiert, und ich würde mir wünschen, Und das ist ja ein Wunsch, den habe ich schon bestimmt seit 5 oder 6 oder 10 oder 1200 Jahren. Es würde mal endlich eigenständige Sucru-Comics wiedergeben mit einem modernen Anschlag, mit einem guten Autoren. Bitte nicht Keith Giffen, der hat Captain Carrot von Prime Earth erfunden, also Erde Null, die Erde Null-Variante. Wohingegen die Sucru ja traditionell von Erde 26 ist oder Erde C minus. Das ist so ein bisschen so eine Sache, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Eben auch so als Erinnerung, die ich hatte mit diesem ganzen DC Looney Tunes, Superman, Super Bunny, Super Bugs Bunny. Es gibt solche Figuren im DC-Universum und ich finde es immer ärgerlich, wenn sie nicht weiter benutzt werden, wenn sie vergessen werden quasi schon. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Und naja, ich würde mir wünschen, DC wird mehr damit machen, definitiv. Das so zum Einstieg in die Sendung. DuckTales. Kinders, lass uns mal über DuckTales reden. Ich finde es spannendes Thema, weil der Reboot ist gelaufen, der Pilot. Und zwar am 12. August lief der Reboot. An dem Podstock-Wochenende, schönen Gruß, habe ich nämlich an einem Nachmittag am Rechner gesessen und habe den Reboot von DuckTales geguckt. Und ich muss dazu sagen, ich war mega skeptisch, was diesen DuckTales-Reboot angeht. Also ich mochte die Bilder nicht, ich mochte den Zeichenstil nicht, ich mochte gar nichts davon. Das war, für mich war das ein Ding, wo ich gesagt habe, bitte nicht, das ist ein Thema, was also so viele Leute so ein bisschen so, Old Man Yells at Cloud, ne, Madlock, so ein Thema war das für mich, wo ich dachte, hey, DuckTales ist perfekt, ihr müsst es nicht ändern, das ist überhaupt nicht nötig. Warum bringt ihr dieses Franchise auch zurück? Und so die ersten Bilder, die man gesehen hat, irgendwann vor, ich glaube, 1,5 Jahren oder sowas, wo es dann so die ersten Zeichnungen oder Charaktervorstellungen gab, da habe ich also auch wirklich eher mit den Zähnen geknirscht, wo ich gesagt habe, ach nee, der Zeichenstil passt nicht und das ist mir irgendwie alles zu modern und zu eckig und irgendwie nicht mehr das, was ich selber so auch von Disney Afternoon Anfang der 90er Jahre irgendwie gewöhnt gewesen bin. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, da komme ich vielleicht gleich auch nochmal zu, wovon man sich eventuell auch verabschieden muss. So dieses Jahr sei mal daran gewöhnt, wie es früher gewesen ist. Denn das neue DuckTales ist einfach nie wie das alte. Und ich sag euch auch gleich, warum das gut ist. Wenn man sich so die DuckTales oder Donald Duck, Dagobert Duck Comics anguckt, sich auch anschaut, woher die Figuren überhaupt erstmal kommen, dann stellt man eben fest, die sind im Großteil, nicht alle, aber im Großteil erfunden von Carl Barks. Und die Geschichten in DuckTales basieren im Großen und Ganzen eben auch auf den Abenteuern von Dagobert Duck, die Carl Barks geschrieben hat. Und das ist also, das sind direkte Einflüsse, direkte Umwandlungen. Es gibt Fans, die mögen diese DuckTales-Serie nicht so gerne, weil sie die originalen Comics von Carl Barks gut finden. Und DuckTales ändert da schon einiges. Aber es war halt eben auch zu sehen, dass das neue DuckTales, das 2017er DuckTales, das nochmal weiter ändern würde. Sich natürlich optisch und mit vielen Zitaten, darauf hat man eben vom Kreativteam her auch Wert gelegt, darauf hinzuweisen, sich eben natürlich in Zitaten und optischen kleinen Gags auf Carl Barks und seine Zeichnungen und Ölgemälde zu beziehen. Aber ein Stück weit, ja, es ist einfach sehr neu und sehr, wie soll ich das sagen, sehr frei interpretiert. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ich habe so ein bisschen so von mir hingecringed, als ich gehört habe, dass David Tennant die Rolle sprechen würde von Scrooge McDuck, weil der originale Sprecher von Dagobert ist vor ein paar Jahren, also der amerikanische ist vor ein paar Jahren gestorben, ich habe den Namen gerade nicht parat, den konnte man natürlich nicht mehr engagieren, ist ganz klar. Und David Tennant hat so ein bisschen also einerseits ein bisschen Stuntcasting, weil der natürlich als Schauspieler relativ bekannt ist, er war ja der 10. Doktor. Allerdings hat er einfach den Vorteil, er ist einfach selber Schotte, muss sich diesen Dialekt nicht erstmal drauf schaffen oder den künstlich herstellen, sondern der hat diesen Dialekt einfach und bringt den eben auch mit sich. So auf dem Papier sah das wie ein perfektes Casting aus, aber ich habe echt am Anfang so gedacht, ach nee, bitte nicht und nein, ach nö, warum Tennant? Und ich habe Tennant einfach wirklich negativ in Erinnerung, einfach weil der für mich so, es ist der schwächste Doktor, den ich bisher kennengelernt habe. Ich mag ihn als Doctor Who einfach nicht. Und das dürft ihr anders sehen, bitte. Aber das wäre meine Ansicht. Ich mochte seinen Doktor überhaupt nicht. Ich habe die 3 Staffeln mit ihm auch nicht wirklich gerne geguckt, sondern das war echt wirklich ein bisschen so, wie sagt man heute im Internet, cringe-worthy ganz häufig. Mein Lieblingsdoktor ist und bleibt Matt Smith. Dürft ihr auch anders sehen. Sei euch gegönnt. Das waren alles so kleine Dinge, die so zusammengespielt haben. Dann gab es so die ersten kleinen Teaser-Videos. Donald hatte auch Geburtstag dieses Jahr, Donald Duck. Und Donald Duck ist in dieser Serie eben auch ganz fest verankert, was ich auch sehr seltsam fand, weil der war eigentlich in den originalen DuckTales-Geschichten nie mit dabei. Also so 3, 4 Folgen vielleicht mal. Und dann war es das. Aber so wirklich ein wichtiger Teil dieser Serie ist er nie gewesen. Und das machen die hier anders. Und dieser Teaser mit Donald Duck hat Geburtstag, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße, wenn das der Humor dieser Serie ist. Also nur Slapstick, alles brennt, alles explodiert, alles fliegt durch die Gegend. Wo ich gedacht habe, wenn das die Serie ist, dann will ich das nicht sehen. Dann gab es eine ganze Zeit später, ich glaube zur San Diego Comic Con, nochmal so ein anderthalb, zwei Minuten Dingensens, wo Scrooge mit den Neffen und Nikki oder Webby, wie sie im Original heißt, im U-Boot unterwegs ist und sich so eine kleine Szene abspielt. Und da war ich wirklich komplett überwältigt. Also wo ich gedacht habe, okay, scheiße, Tennant als Scrooge McDuck ist perfekt. Das habe ich also in diesem Zwei-Minuten-Ding gemerkt. Und offensichtlich ist dieser Hau-drauf-Humor, wie er in diesem Teaser gewesen ist, wo Donald Duck eben Geburtstag gefeiert hat, nicht der grundsätzliche Ton dieser Serie, sondern man kann auch anders und man hat es auch anders gemacht. Und ich komme auch gleich zu verschiedenen Aspekten, die mir da besonders gut aufgefallen sind. Worum geht's im neuen DuckTales? Donald wohnt mit seinen drei Neffen auf einem kleinen Boot im Entenhausener Hafen oder im Hafen von Duckburg. Je nachdem, was für ein Duktus ihr da bleiben möchtet. Duktus, nicht so gut. Hat ein Bewerbungsgespräch, braucht einen Job. Da war dann so in den ersten Momente dieser Serie wirklich so, es war sehr wild und sehr laut. Und Donald flog wirklich in hohem Bogen quer durch dieses Hausboot. Und wo ich dachte, oh nee, jetzt geht das wirklich los. Und es ist war für mich wirklich ein bisschen zu wild im Anfang, wo ich gedacht habe, okay, was passiert hier? Relativ schnell wird dann klar, okay, er liefert dann eben die drei Neffen bei Dagobert ab, weil er einfach keine andere Möglichkeit sieht, die drei irgendwie in der Zeit, wo er dieses Vorstellungsgespräch hat, unterzubringen. Und man merkt, die beiden haben irgendwie noch eine Rechnung offen. Die sind sich nicht grün. Die drei Neffen, eben Huey, Louie und Dewey oder Tick, Trick und Track, sind auch komplett überwältigt davon, dass sie tatsächlich mit Scrooge McDuck verwandt sind. Das wussten die offensichtlich irgendwie so richtig gar nicht und freuen sich eben auch, mit dieser Legende jetzt den Nachmittag verbringen zu dürfen. Der sperrt sie erstmal in seiner Villa irgendwo in so ein Turmzimmerchen, überlässt die so ein bisschen ihrem Schicksal. Und die drei brechen dann aus, lernen Webby kennen oder Nikki kennen. Auch die Haushälterin, die hier so ein bisschen burschikos, das möchte ich das mal nennen, also sehr, sehr durchsetzungsfähig, sehr streng, also viel strenger, als sie das noch in der originalen DuckTales-Serie gewesen ist. Ich will nicht männlich sagen, weil das ist Bullshit, aber sie hat eine sehr, sehr klare Linie und die hatte sie damals nicht. Also das ist irgendwo auch eine ganz andere Figur geworden. Ist nicht die einzige, die anders ist übrigens, aber da komme ich vielleicht auch gleich nochmal zu. Ja, und dann stellen sie erstmal ordentliches Durcheinander an im Haus von Dagobert Duck und fingern da so ein paar Artefakte an, aus denen dann Geister kommen und Monster und müssen erstmal dieses kleine Problem lösen. Gehen dann tatsächlich zusammen mit Dagobert Duck und Nikki auf ein kleines Abenteuer. Also man hat wirklich die ersten 20 Minuten, so das ist eine 44-minütige Pilotfolge, bestehend aus zwei Episoden, so die Charaktervorstellung, wie funktioniert die Welt und wer ist Dagobert Duck überhaupt und wie stehen die Figuren zueinander. Und danach hat man eine ganz, ganz klassische DuckTales-Folge, wo die eben auf das erste gemeinsame Abenteuer gehen, eben auf der Suche nach irgendeinem Kristall von Atlantis. So, hätte auch irgendwas anderes sein können. Damals war es irgendwie eine, oh Gott, war das schon die Lampe? War das der Film? Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, wie da die Chronologie gewesen ist. Ich glaube, der erste Story-Arc von DuckTales war gleich so ein Fünfteiler, irgendwie fünf Folgen aneinander. Das hat man hier nicht gemacht. Also die beiden Folgen sind schon ganz klar getrennt und auch in der Mitte der Folge oder dieser Pilot-Episode läuft überhaupt erstmal der neue Vorspann, den ich, je öfter ich ihn höre, auch immer besser finde tatsächlich. Ich bin da auch am Anfang sehr skeptisch gewesen, aber das neue Intro gefällt mir auch sehr gut. Ja, und Donald stellt dann fest, dass sein Vorstellungsgespräch eben bei Glumgold bei McMoneysack gewesen ist und wird dann von ihm angeheuert, hat sich zur Seite stehend noch irgendwie so drei random 80er Jahre Teenage Mutant Ninja Turtles Villains, die im Grunde genommen mit ihm zusammen auch nach Atlantis fahren und er soll dann da eben, weil ihm auch so ein bisschen so ein Ruf nacheilt, er sei mal ein legendärer Abenteurer geworden, eben für Glumgold, für McMoneysack diesen Stein holen. Und es ist also wirklich, also die beiden Gruppen, also eben einmal Dagobert mit seinen Kids und eben auch Glumgold, Moneysack mit seinen Schergen und Donald im Gepäck, sind eben auf dem Weg nach Atlantis und treffen dann da auch zusammen. Das ist so die grobe Story und man kann darauf wetten, dass am Ende beide Gruppen zusammentreffen. Natürlich Donald Teil der ersten Gruppe wird, sich mit Dagobert ausspricht und man stellt so fest, diese Gruppe wächst einfach dann wieder zusammen und es bleibt auch Platz und Potenzial für weitere Abenteuer. Die Charaktere sind allesamt vollständiger geworden, also da wo Tetrick und Track traditionell im Grunde genommen eine Figur gewesen sind. Die haben einander ihre Sätze beendet, haben wie aus einem Mund gesprochen. Im Grunde genommen waren die kein Stück unterschiedlich. Das sind jetzt drei verschiedene Charaktere. Der eine ist so ein bisschen der Draufgänger, der andere ist so ein bisschen, das ist wieder so ein Schimpfwort, aber so ein Muttersöhnchen. Der nächste ist so das mittlere Kind. Die haben alle so verschiedene Charaktere. Und ich habe immer ein Problem gehabt, diese drei auseinanderzuhalten. Und ich glaube, langfristig wird mir das hier bei dieser neuen DuckTales-Serie wesentlich leichter fallen, eben weil die komplett unterschiedlich zueinander sind. Und das macht es wirklich für mich einfach erträglicher, weil wenn ich an Tetrick und Track, so gerne wie ich die immer hatte, eine Kritik habe ich an diesen Figuren, nämlich, dass sie einfach drei Köpfe der einen derselben Figur sind. Ne, auch in den Comics nie zu unterscheiden sind, wenn sie nicht unterschiedliche Klamotten, unterschiedlich farbliche Hüte auf hätten. Da kommen wir übrigens auch gleich zum nächsten Thema. Dagobert trägt eben den roten Sams und nicht den blauen, wie es in DuckTales in der Originalserie gewesen ist, einfach um näher an den Comics zu sein. Und relativ schnell bekommt Donald auch sein schwarzes Matrosenoutfit spendiert. Das blaue war damals eigentlich traditionell nur für die Cover von irgendwelchen Donald Duck-Heften und gar nicht für die Comics selber. In den Comics ist er eigentlich traditionell mit schwarzen Klamotten rumgelaufen. Und auch das hat man hier angepasst. Und das finde ich sehr, sehr schön. Es ist einfach insgesamt, die Leute, die an dieser Serie arbeiten, sind verhältnismäßig jung. Es sind also nicht so die Leute, die das irgendwie noch so versteift und verkopft nach heute retten wollen, sondern es sind eben junge, interessierte Leute, die Bock haben, das ja zu modernisieren, was sie modernisieren wollen, aber sie gehen respektvoll mit dem Originalmaterial um. Das finde ich besonders schön. Es gibt so viele neue Möglichkeiten, Elemente aufzudecken, die in den DuckTales-Geschichten und auch in den Donald Duck-Comics nie besprochen worden sind. Also, wer sind die Eltern der Drillinge? Das ist eine Frage, die ist nie ausschöpfend und ausreichend geklärt worden, weder in den Comics noch in irgendwelchen Zeichentrickserien. Es ranken sich noch und nöcher Theorien. Karl Barks hat einen Stammbaum gezeichnet und geschrieben, der, naja, also die Mutter, Della oder Delia Duck ist bekannt, aber wer ist der Vater? So, aber selbst die Mutter hat man im Grunde genommen nicht erkannt. Ist sie die Schwester von Donald? Ist sie die Cousine von Donald? Das sind alles Fragen, die sind nie wirklich abschließend beantwortet worden. Das ist eine Frage, die wird hier aufgeworfen und garantiert im Laufe der Serie geklärt. Das heißt, man hat auch so einen horizontalen Erzählstrang, was ich sehr angenehm finde. Und das sind so alles Elemente, die in DuckTales nicht drin gewesen sind im Original, die aber heute modern und zeitgemäß sind, weil Serien heute, Zeichentrickserien, haben horizontale Erzählstränge. Und das ist für mich, also eben auch über eine Staffel oder über mehrere Staffeln hinaus, Steven Universe ist das beste Beispiel, wie man in 10 Minuten, 10, 11 Minuten einerseits kleine Abenteuer erzählen kann, die für sich stehen, aber immer mit so kleinen, eingesprenkelten Hinweisen noch eine gesamte, groß angelegte, ernstzunehmende, ein Epos, keine Ahnung, DuckTales hat das Potenzial, zu einem Epos zu werden, da eben auch erzählen zu können, und ich bin hochgespannt. Ich mag die Serie richtig. Ich habe hinterher mit Tränen in den Augen, als die Serie zu Ende gewesen ist, am Rechner gesessen und dachte, bitte mehr davon. Mehr davon gibt's Ende des Monats, am 23. September ist es soweit, da kommt die erste neue Folge, was glaube ich auch das originale Datum der ersten DuckTales-Serie gewesen ist, 1987, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ansonsten berichte ich mich gleich die lustige kleine Computerstimme. Genau, das ist das, was ich zu DuckTales zu sagen habe. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das in irgendeiner Art und Weise zu finden, dann sucht danach, guckt's euch an, Disney XD, wo die Serie im Original läuft, hat direkt ein ganzes Happening draus gemacht, hat den ganzen Tag nichts anderes gesendet, irgendwie von morgens um 4 bis abends um Mitternacht oder sowas. Die sind also richtig stolz und bis auf so die Erzkonservativen, die gesagt haben, ich mag's gar nicht oder irgendwie ist mir das alles zu neu und zu frisch und zu besonders. Ich habe durch die Bank weg, also wirklich zu 95% nur Positives gehört. Also die Welt ist wirklich vollumfänglich begeistert und das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Da ist eine ganze Menge richtig gemacht worden. Es ist neu, es ist modern, es ist zu vergleichen mit Gravity Falls von der Erzählweise, weil du hast so ein bisschen so dieses Monster of the Week, was in Gravity Falls auch drin ist. Der Vergleich Webby und Mabel wurde gezogen und ja, der ist definitiv da. Also Webby und Mabel sind sich, also Niki, wie wir sie hier in Deutschland kennen, die sind sich wirklich wahnsinnig ähnlich. Das könnten Schwestern sein, wenn eine von den beiden nicht eine Ente wäre. Aber auch das wäre in Gravity Falls nicht so ungewöhnlich. Aber, naja. Also für mich ist das eine vollumfängliche Empfehlung. Also ich war selber überrascht mit der ganzen Skepsis, mit der ich an diese Serie rangegangen bin. Ja, der Slapstick ist drin. Aber immer nur, wenn Donald im Bild ist. Also dieses Slapstick ist Donald einfach vorbehalten. Das heißt, man hat auch Donald hier in diese Serie mit eingeführt. Er riecht sich auch so auf, wirbelt mit den Armen durch die Gegend, schreit und zetert und hängt irgendwo an, weiß ich nicht, ist im Vorstellungsgespräch, nimmt den Tucker in die Hand. Zwischendurch passiert irgendwas anderes. Es wird zurück in dieses Wartezimmer geblendet und er hängt einfach an die Wand getackert mit seinen Klamotten rum, wo ganz klar ist, man weiß, was passiert ist. Man muss es nicht noch sehen. Es ist Donald Duck. Da wird mit so viel Insiderwissen auch, oder Kollektivwissen ist es ja eigentlich. Man weiß, wer Batman ist als aus der Popkultur und man weiß, wie Donald Duck funktioniert. Und das darauf verlassen die sich hier einfach komplett und das macht es wirklich, wirklich toll und sehr, sehr schön. Guckt das neue DuckTales. Vollumfängliche Empfehlung. So, ja. Dann hätte ich jetzt noch einen Comic zu besprechen. Ich habe mir stellvertretend für eine ganze Menge Comics mit diesem Thema in dieser Woche die erste Ausgabe von Mr. Miracle rausgesucht, die schon vor ein paar Wochen erschienen ist. Ich glaube, vor 2 Wochen erschienen ist oder 3 Wochen zum Veröffentlichungsdatum dieses Podcasts. Mr. Miracle ist von Tom King, dem Autoren, als Maxiserie gedacht worden. Also 12 Ausgaben, eine Sache, die erstmal so für sich steht. Sowas wie Watchmen hat er den Vergleich gezogen. Im Gegensatz zu Watchmen soll es aber auch einen direkten Einfluss auf die aktuelle DC-Kontinuität haben. Und es ist im Grunde genommen die Geschichte von Scott Free. Es ist ein bisschen mehr als nur Scott Free. Es ist ein bisschen mehr als nur Mr. Miracle, sondern es ist im Grunde genommen sein Umgang mit dem Tod. Und wie jemand, der allem entkommen kann, naja, damit umgehen kann, dass er im Grunde genommen allen entkommen kann und im Zweifelsfall auch dem Tod. Und man merkt, Mr. Miracle hat den Lebenswillen verloren. Das Heft ist anders gezeichnet als die meisten anderen Superhelden-Comics der aktuellen Zeit. Es ist wesentlich düsterer, sehr viel gedeckter. Es ist nicht wirklich ein Superhelden-Comic, sondern es ist ehrlich gesagt, das hätte auch bei Vertigo erscheinen können. Das wäre ein Comic, was damals definitiv in die Vertigo-Nische reingekommen wäre. Oder, wie es heute der Fall ist, eventuell sogar bei Young Animal. Und das ist das, was mich am allermeisten wundert, dass das eben nicht bei Young Animal passiert, sondern eben ganz fest in der DC-Kontinuität verankert ist und da eben auch mit reinspielen soll. Klar, dieses Jahr wäre Jack Kirby 100 geworden. Das heißt, DC schreckt auch nicht davor zurück, zu sagen, na komm, jetzt machen wir mal wieder ein paar mehr New Gods Comics. Und das ist genau auch passiert. Also Orion ist aktuell in den Green Lantern Comics unterwegs. Also da ist momentan auch sehr viel New Gods unterwegs, was dazu geführt hat, dass ich aktuell auch wieder Green Lantern lese, zumindest für diesen einen Story-Arc. Links und rechts erscheinen so One-Shots, kurze, abgeschlossene Geschichten eben in diesen Kirby-Specials. Im Gegensatz zu Marvel, wo im Grunde genommen jeden Monat Kirby-Special ist, weil der irgendwie 80% der zentralen Figuren von Marvel erfunden hat oder zumindest deren Basis, deren Grundlage erschaffen hat, fährt DC dieses Jahr relativ dick auf und diese Mr. Miracle-Geschichte gehört schon ein Stück weit dazu. Ich bin wahnsinnig gespannt, wo diese Geschichte hingeht. Es ist erwachsener. Es ist ein Stück weit, bricht es auch mit den Erzählweisen von regulären Superhelden-Comics und dem, was eine Superhelden-Narrative erzählen kann. Eben auch dadurch, dass nicht nur angedeutet wird, sondern ein Stück weit auch deutlich gezeigt wird, dass Mr. Miracle sich die Pulsadern aufschlitzt. Also hier definitiv auch eine Triggerwarnung. Das sollte man nicht lesen, wenn man derartige Probleme hat und in dem Punkt irgendwo sensibel ist, sondern das geht relativ schwer unter die Haut. Also ich musste wirklich schlucken, musste es ein zweites Mal lesen, um es auch wirklich ganz zu erfassen. Es ist anders gezeichnet, der Seitenaufbau ist anders. Es wird ein großes Mysterium um Darkseid aufgebaut, eine Figur, die meiner Meinung nach im DC-Universum ja doch relativ untergegangen ist und auch im Darkseid War, obwohl es den Namen getragen hat, hat er nicht wirklich stattgefunden. Hier sieht's wohl so aus, als sei er der große Böse oder irgendwie eine zumindest über allem schwebende negative Macht, negativer Einfluss, je nachdem, wie man es möchte. Das ist eine Leseempfehlung, 12 Hefte werden's. Und Tom King hat zugesagt, das Ganze soll dann wohl auch Einfluss aufs normale DC-Universum haben, was ich sehr schön fände, wenn eben die New Gods und all das, was dazugehört, nicht nur so eine Fußnote in den Green Lantern Comics ist, was gefühlt seit dem Reboot der New 52 der Fall ist, sondern dass die New Gods auch weiterhin eben Teil des gesamten DC-Universums werden. Ich glaube, Superman und Orion haben sich mal in einem kurzen Schlagabtausch getroffen. Also wirklich Kontakt mit der Justice League hatten die Nuggets noch nicht wirklich. Also klar, im Darkseid War relativ direkt, aber das war's halt auch. Und also ich würde mir insgesamt ein bisschen einen reicheren Nuggets Fourth World Mythos wünschen, als der aktuell herrscht. Und ich hoffe, dass Tom King seine Ankündigung, so Watchmen, aber mit Nuggets, dass er dem gerecht wird. Es hat den Mund sehr voll genommen, möchte ich mal sagen. Genau, aber auch da mal reingucken als Leserempfehlung. Ist erwachsener und ist nicht so knallebunt wie ein reguläres Superhelden-Comic, sondern es ist ein bisschen ernster, ein bisschen zurückgenommener, und das gefällt mir da in dem Fall sehr gut. Gut, das soll zu dem Thema auch gewesen sein. Weil es ja heute eine kurze Sendung ist, komme ich auch direkt zur Richtig. Ich hatte im Vorfeld zur Sommerpause angekündigt, dass es ja keine weiteren König der Podcasts mehr gibt. Wir hatten noch eine Folge vorproduziert, als ich die Ankündigung gemacht hatte, und ich wusste nicht, wie es damit aussieht. Und ich hatte gesagt, vielleicht produzieren wir für den Rest des Jahres nochmal vor, oder es findet sich irgendwie eine andere Möglichkeit. Aber ich habe auch definitiv gesagt, verlasst euch nicht darauf, dass es neue König der Podcasts Folgen geben wird. Wie geben gaben guben, genau. Sondern zu dem damaligen Zeitpunkt sah es tatsächlich eher noch so aus, als würde es keine weiteren Sendungen geben. Das ist jetzt anders. Also wir haben tatsächlich, bevor ich umgezogen bin, Daniel und ich, noch die Möglichkeit gefunden, etliche Sendungen aufzunehmen. Und das sieht wohl so aus. Ich kann mal eben gucken. Hier ist die Liste. Wir haben definitiv noch 1, 2, 3 vollständige Sendungen plus eine Konserve. Das heißt, den Rest des Jahres sind für den Bereich König der Podcasts, Godzilla und Kaiju-Filme erstmal die Sendung gesichert. Aber auch hier muss ich dazu sagen, wie es danach weitergeht, kann ich einfach nicht garantieren. Also wenn wir in den nächsten 3, 4 Monaten, im nächsten Quartal nicht die Möglichkeit finden, irgendwie nachzuproduzieren, dann müssen wir mal schauen, wie das irgendwie geht. Das müssen Daniel und ich einfach noch organisieren. Und das konnten wir noch nicht machen, weil ich die letzten paar Wochen einfach gebraucht habe, um mich hier in Stuttgart neu zu sortieren. Und dementsprechend müssen wir dann da noch eine Lösung finden, aber bis Ende des Jahres ist noch ein bisschen was hin. Das ist alles zu regeln. Wie es hier bei uns weitergeht, ist wie folgt. Nächste Woche am 16.9. Nein, am 17.9. erscheint die nächste Sendung Nerd, Nerd, Nerd, nämlich die 57. Sendung mittlerweile. Das wird immer mehr hier bei der Sendung und dem Nerd. Ich glaube, wenn meine Notizen stimmen, die 47. Und bei Nerd und Nerd die 57. Da kommt einiges zusammen. Und in der nächsten Nerd und Nerd Sendung am 16.9. Nein, am 17.9. geht's nämlich weiter mit Bibi Blocksberg. Da habe ich mich mit dem Steffen, den ihr in der Retro-Spiele-Folge schon mal gehört habt, zusammengesetzt. Das war ein Plan, den hatten wir schon ein bisschen was länger. Und haben sehr ausführlich und ausführlicher, als ich das bis jetzt alleine gemacht habe, über Bibi Blocksberg gesprochen. Das ist eine relativ lange Sendung für Nerd und Nerd-Verhältnisse geworden, also irgendwie 1,75 Stunden, ungefähr bei 100 und ein paar kaputte Minuten. Und ich finde eine sehr schöne Folge, weil wir so grundsätzlich über das Thema Bibi Blocksberg reden und aber auch über unsere Lieblingsfolgen. Das ist dann die zweite Hälfte der Sendung, wo wir so eine Top 5, Top 6 eben zusammengestellt haben. Das ist die Sendung für den 16.9. Nein, am 17.9. Und wie angekündigt, es gibt neue König der Podcasts-Folgen am 30.09. Nein, am 1.10. gibt es den König der Podcast Nummer 19, die bereits schon mal irgendwann angekündigte Sendung über Julala. Die kommt eben tatsächlich am 30.09. Nein, am 1.10. Und in der Woche dazwischen, das müsste der 23. sein. Nein, der 24., aber das macht nichts. Da gibt es nichts. Gibt's nichts. Hab ich doch gerade gesagt. Das ist eben jetzt der neue Rhythmus. Es kann sein, dass es nur 3 Sendungen gibt oder 2. Je nachdem, wie es das Material hergibt. Und an Wochen, wo ich kein Material habe, werde ich mich nicht mehr hinsetzen und irgendwas produzieren, nur um hier den Sendeplan vollzukriegen. Das gibt's nicht mehr. Dementsprechend am 23. ist, beziehungsweise bis jetzt, kann sein, das habe ich auch im Vorfeld schon mal gesagt, wenn wir irgendwie ins Kino gehen und einen Film besprechen wollen und so weiter und so fort. Möglicherweise kommt dann nochmal was, aber ich kann es, wie gesagt, nicht garantieren. Zum aktuellen Zeitpunkt, wir sind heute am 8.9., ist nichts weiter geplant. Dementsprechend ist das der Sendeplan für die nächsten paar Wochen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss mich jetzt auch selber noch ein bisschen wieder in diesen Arbeitsrhythmus hineinfinden. Glaube aber, dass mir das relativ gut gelingen wird, eben weil die allermeisten Sendungen ja auch schon aufgenommen und produziert sind. Müssen im Zweifelsfall auch nur noch geschnitten und bearbeitet werden. Also aufgenommen ist im Grunde genommen alles. Ich kann noch mal so ein bisschen andeuten, dass im Dezember noch mal irgendwas Besonderes kommt. Wir machen ja traditionell unsere Weihnachtssendung schon seit ein paar Jahren. Die ist immer so ein bisschen anders als sonstige Sendungen hier. Und das ist noch so ein Ding, was ansteht. Aber ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Und haltet die Ohren steif auf. Wieder Nerd. Wieder Tschüss. Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Ihr könnt uns unter anderem durch das Spenden von Aufwohle-Kredits unterstützen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Auf unseren Amazon-Wunschzetteln wartet daneben viel Review-Material für kommende Sendungen. Ebenso könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf den Inhalt der verschiedenen Sendungen nehmen. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.